1. Welchen besonderen Vorteil hat also ein Jude gegenüber anderen Menschen, oder welchen praktischen Nutzen bringt die Beschneidung tatsächlich mit sich? 2. Der Vorteil ist in jeder Hinsicht bedeutend, vor allem besteht darin, dass den Juden die Heiligen Werk Gottes als Kostbarkeit anvertraut werden. 3. Was bedeutet es nun, wenn einige von ihnen untrue wären? Sollte ihr untrue etwa die Treue Gottes gegenüber seinem Volk aufheben oder ungültig machen? 4. Keineswegs, den Gott bleibt wahrhaftig, selbst wenn jeder Mensch ein Lügner wäre, wie es in der Schrift heißt, damit du in deinen Worten als gerecht anerkannt wirst und den Rechtsstreit gewinnst. 5. Wenn jedoch ein Seher ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes erst richtig zur Geltung bringt, was folgt daraus? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er seinen Zorn über uns verhängt? Ich argumentiere hier nach rein menschlicher Logik. 6. Das ist ausgeschlossen, denn wie konnte Gott sonst die gesamte Welt richten, wenn selbst nicht vollkommen gerecht in seinem Handeln wäre? 7. Man konnte einwenden, wenn die Wahrheit Gottes durch mein Luge noch deutlicher zu seiner Ehre betraut, warum wird ich dann trotzdem noch als Sünder verurteilt? 8. Mussten wir dann nicht konsequenterweise sagen, lasst uns Böses tun, damit Gottes daraus entsteht? Einige Leute behaupten falschlicherweise, wir würden dies lehren, doch sie werden zu Recht verurteilt. 9. Why ist die Lage also? Haben wir Juden einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen? Überhaupt nicht, denn wir haben bereits dargelegt, dass sowohl Juden als auch Griechen gleichermaßen unter der Macht der Sünde stehen. 10. Dies entspricht der Heiligen Schrift, in der geschrieben steht, es gibt niemanden, der wirklich gerecht ist, auch nicht einen einzigen Menschen. 11. Es gibt keinen Menschen, der wahrhaft verstandig ist oder der mit aufrichtigem Herzen nach Gottes seinem Willen fragt. 12. Als sind vom rechten Weg abgewichen und gemeinsam unbrauchbar geworden, es findet sich niemand, der Gottes tat, absolut keiner. 13. Ihr Kehle gleicht einem offenen Grab, mit ihren Zungen verbreiten sie geschickt Betrug, und hinter ihren Lippen verbirgt sich todliches Schlangengift. 14. Mund ist standig gefüllt mit hassefulten Verfluchungen und bitteren Worten, die sie gegen ihr Mitmenschen richten. 15. Ihr Fass sind schnell entschlossen und bereit, wenn es darum geht, Blut zu vergießen und gewaltsame Taten zu begehen. 16. Auf all ihren Wegen hinterlassen sie nichts als Zerstörung und Tiefseelend für die Menschen, denen sie begegnen. 17. Den Weg, der zum Frieden und zur Versöhnung führt, haben sie entweder nie kennengelernt oder sie ignorieren ihn bewusst. 18. Es gibt in ihrem Leben keinerlei Gottesfurcht, die ihr Handeln leiten oder sie vorbosen Taten zur erkulten Word. 19. Wir wissen jedoch, das als, was das Gesetz sagt, sich an die Genogen richtet, die dem Gesetz unterstehen, damit jeder einwand verstummt und die ganz Welt vor Gott rechenschaftspflichtig wird. 20. Denn durch die Erfüllung von Gesetzeswerken wird kein Mensch vor Gott gerecht gesprochen, das Gesetz bewirkt lediglich, dass wir unsere eigene Sündhaftigkeit klar erkennen. 21. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden, obwohl das Gesetz und die Propheten bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen haben. 22. Es handelt sich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus allen geschenkt wird, die Glauben, die es in dieser Hinsicht keinen Unterscheid zwischen den Menschen gibt. 23. All Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen ursprünglich zugedacht hat und die sie vor ihm aussagnen sollte. 24. Dennoch werden sie one eigens verdienst durch sein Gnade gerechtfertigt, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch die Person Jesus Christus geschehen ist. 25. Gott hat in offentlich als Sühneopfer dargestellt, das durch den Glauben an sein Blut wirksam wird, im sein Gerechtigkeit angesichts der früher Begangenen. Sünden zu beweisen. 26. Waren der Zeit seiner Jedeld ließ Gott die Sünden angestraft, im nun in der Gegenwart sein Gerechtigkeit zu sagen, ist selbst gerecht und spricht denjenigen gerecht, deren Jesus glaubt. 27. Wo bleibt nun der Grund für menschlichen Stolz? Ist vollständig ausgeschlossen. Durch welches Prinzip geschieht das? Durch das Prinzip der Werk? Nein, sondern durch das Prinzip des Glaubens. 28. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass der Mensch allein durch den Glauben gerechtfertigt wird, und dass die erfüllen gesetzliche Vorschriften dafür erforderlich wäre. 29. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist nicht gleichermaßen der Gott aller anderen Völker? J.A. Ist zweifellos auch Gott. 30. Denn es gibt nicht einen einzigen Gott, der sowohl die Besnittenen aufgrund ihres Glaubens als auch die Unbesnittenen durch denselben Glauben gerecht sprechen wird. 31. Setzen wir nun das Gesetz außer Kraft, indem wir den Glauben so stark betonen? Keenswegs, im Gegenteil, wir bestätigen dadurch die eigentliche Absichten Bedeutung des Gesetzes.